dabei. Und am besten stellt sich die Band mal kurz selbst vor. Die Band stellt sich mal kurz selbst vor. Ja, also wir nennen uns Billy Rubin in the Blotzell. Billy Rubin in the Blotzell, saublöder Name, aber uns fiel nichts Besseres ein. Das ist der Lennart Brömmer, das ist der Jonathan Schirn und ich bin der Uwe. Alles klar, und ihr kommt wieder, ne? Alles klar, super, danke euch. So, hier haben wir jetzt Gäste, die schon häufiger da waren und immer wieder gerne genommen werden. Wir haben hier Björn, Martin und Damira, Ghost in the Machine. Für die nächste Viertelstunde, Applaus, Applaus. Okay, dann könnt ihr das.